Der oberste Führer unserer Partei, unseres Staates und unserer Armee, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte den neuen Produktionsprozess für Decke und das neu gebaute Arbeiterwohnheim der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk. Ihn begleiteten die führenden Kader der ZK der Partei der Arbeit Koreas. Kim Jong-un besichtigte zuerst den neuen Produktionsprozess für Decke. Dabei informierte er sich konkret über die Produktion und Qualität der Waren. Er äußerte seine große Zufriedenheit damit, dass der Produktionsprozess über alle Produktionsmaschinen und Anlagen wie die Stickmaschinen, Mehrnädel-Tufting-Maschinen, Lagenliegemaschinen und Nähmaschinen verfügt und hier verschiedene Bettsachen wie die Decken für Winter, Sommer, Frühling und Herbst sowie für Hochzeit und Betttücher hergestellt werden. Kim Jong-un sagte, die Farben und Muster der Decke passen genau dem Gemüt und Schönheitsgefühl unseres Volkes und seien elegant und schön. Weil die Decken so leicht und zart seien, würden diese in den Handelsnetzen die Aufmerksamkeit der Kunden erregen. Ferner würde der Bedarf an den Decken sehr hoch sein. Er bemerkte, wie schön es sei, dass die Materialien für die Produktion allesamt einheimisch seien und dass man mit den Seidenstoffen und Watten, hergestellt in den Leichtindustriebetrieben der DVJK, wie in der Seidenweberei Nyeongbyeon, verschiedene Decken produziere. Das Warenlager sei voll erfüllt mit Decken. Vor einigen Tagen habe er in der neu gebauten Taschenfabrik Pyongyang ungeheuer viele Taschen gesehen. Aber heute habe er in der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk unzählige Decken besichtigt. So sei er wirklich gut gelaunt. Kim Jong-un betonte, die konsequente Durchsetzung der Politik der Leichtindustrie hänge davon ab, ob den Kunden die Waren der Leichtindustriebetriebe gefallen oder nicht. So sollte die Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk viele Decken von guter Qualität herstellen, die bei den Kunden sehr beliebt seien. Kim Jong-un besuchte dann das neu gebaute Arbeiterwohnheim. Bei der Besichtigung des Arbeiterwohnheims sprach er, dass dieses sehr elegant und eigenartig sei. An der Außenwand des Gebäudes, das mit der Dienstleistungseinrichtung durch Labengang verbunden sei, seien die Schriften Arbeiterwohnheim groß angebracht, so erkenne man gleich, dass dieses Haus für die Arbeiter der Fabrik sei. Kim Jong-un besichtigte verschiedene Orte des Arbeiterwohnheims. In der Eingangshalle freute er sich sehr darüber, dass man den Raum der Eingangshalle entsprechend der Eigenschaft des Heims schön eingerichtet habe. Die Geschosshöhe des Korridors sei auch gut geeignet und man habe auch die Farbe der Wände gut gewählt, so dass sich man hier angenehm fühle. Der große Essraum und die Geburtstagsfeierräume seien gemütlich eingerichtet und die Dekorationen, die Anlagen und Geschirre in der Küche gefallen ihm sehr. An dem Tag, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter in das neue Heim untergebracht werden, werde er für sie im großen Essraum, der wie ein Bankettsaal aussehe, die feierlich gedeckten Festtagstafeln zubereiten lassen. Die Sport- und Spielhalle, wo die Arbeiter nach der Feierabend fröhliche Stunde verbringen können, sei auch tadellos und in den Schlafzimmern, die für das Leben höchst bequem eingerichtet worden seien, seien auch die Bücherregale, Kleiderschränke und Spiegeltische zu sehen, an denen sich die Arbeiterinnen rot schminkend sehr freuen würden, sagte Kim Jong-un hell lächelnd. Entsprechend der Psyche der Frauen sei das Arbeiterwohnheim einwandfrei für die Zukunft schön gebaut worden. Die Möbel seien auch gut entworfen worden und die Qualität der Bauarbeit sei auch sehr hoch. Er freute sich sehr darüber, dass im Arbeiterwohnheim das Heizungssystem mittels der Erdwärme errichtet worden sei, so dass sich die Arbeiterinnen und Arbeiter mitten im Winter warm fühlen. Die Belegschaft der Fabrik bezeichnet das neu gebaute Arbeiterwohnheim als einmaligen Palast und ebensolches Hotel für Arbeiter und freue sich sehr darüber, so sei er auch sehr froh. Ein solches wunderschönes Gebäude für die Arbeiter könne man nur in der DVJK, wo die Arbeiter die Herren seien, bauen. Voller Rührung sagte Kim Jong-un, wenn Kim Il-sung und Kim Jong-il dieses Heim besichtigt hätten, würden sie sich darüber sehr freuen. Das neu gebaute Arbeiterwohnheim in der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk verfüge über alle komfortablen Bedingungen, so dass die Belegschaft hier in der Fabrik bequem und sorgenlos ein zivilisiertes Leben nach Herzenslust führen könne. Die Funktionäre sollten sich vor der Produktion über die Schwierigkeiten der Arbeiter in ihrem Leben informieren und vor allem diese Frage lösen. Die besten Arbeits- und Lebensbedingungen bedeuten zugleich die Steigerung von Produktion, betonte er. Kim Jong-un fuhr fort, das Arbeiterwohnheim der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-sung sei ein monumentales Bauwerk, das den Stand der Zivilisation in der Ära der Partei der Arbeit Koreas und das hohe Niveau der Baukunst der DEVK von heute, wo eine große Blütezeit im Bau eingeleitet werde, klar zeige. Kim Jong-un würdigte hoch die Heldentaten der Armeeangehörigen der 966. Truppe der koreanischen Volksarmee, die den Befehl der Partei glänzend und todesmutig erfüllt haben, und stattete ihnen den Dank des obersten Befehlshabers der koreanischen Volksarmee ab. Kim Jong-un hob hervor, die Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk sei eine wichtige Fabrik im Bereich der Leichtindustrie. Er äußerte seine große Erwartung und Überzeugung davon, dass sich die Funktionäre und Arbeiter der Spinnerei die Absicht der Partei für die Gewichtlegung auf diese Fabrik immer tief einprägen, wie die Arbeiter der älteren Generation, die die Ehre der Cholima-Fabrik allererst verteidigt hätten, im hohen Malima-Tempo beflügelt von der Partei energisch voranschreiten und somit auch im Kampf für die Verbesserung des Volkslebens in diesem Jahr, genau wie im Vorjahr, im ganzen Land vorbildlich sein werden.